Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, 1 Uhr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer freitags eine offene Talkrunde. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge sich jetzt bitte melden über unter 0800 220 50 50 unsere kostenfreie Telefonnummer. Erste Anruferin Nicole, 26 Jahre, hat aufgelegt. Und schon geht es weiter mit, frage ich meine Regie, mit Jörg. Jörg ist 37. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Jörg. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, eure Sendung hat mir das Leben gerettet. Oh. Ja. Es war am 12. Dezember letzten Jahres. Ja. War das eine offene Themennacht. Es ging sehr, sehr viel über Krebs. Mhm. Und unter anderem hat sich jemand bei dir gemeldet, der seit 100 Tagen, das war genau der 100. Tag, wo er seinen Hodenkrebs überstanden hatte. Mhm. Und ja, du hast ein bisschen hinterfragt, Symptome und so. Und ich hatte alles, ja, ich hatte das schon eine längere Zeit gemerkt bei mir. Alles klar, da ist irgendwas, aber es hat halt der Mut gefehlt, um dass ich sagen konnte, ich gehe jetzt mal zum Arzt. Ach so, die Symptome, die der Anrufer bei mir geschildert hatte, ja, die hast du bei dir selbst bemerkt und gespürt? Ja. Ja. Diese schon seit August letzten Jahres. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich bin dann nie irgendwie losgegangen. Ich habe immer meinem Bruder gesagt, hier, ich sag, hey, wie ist das, was kann das sein? Ach, dann mach dir keinen Kopf drum. Mhm. Du sitzt jetzt gerade jetzt auf dem LKW und das passiert schon mal und das ist alles ganz harmlos. Mhm. Und dann, was, wie gesagt, kurze Frage, was waren das für Symptome, die du an dir bemerkt hast? Ja, ich habe das bemerkt am Hoden, am rechten Hoden, dass ich diese Verhärtung drinne war, mhm, dieses leichte Ziehen bis in den Rücken rein. Mhm. Und das, ja, das sind so diese, die, aber immer wieder diese Verhärtung beim Duschen, beim Baden, ja, etc. Ne? Ja. Und ja, und dann kam der 12. Dezember, ich hatte deine Sendung gehört, er hatte das alles geschildert. Ja. Ja, dann habe ich mir am 13. Dezember eine Überweisung zum Urologen besorgt. Am 14. Dezember saß ich beim Urologen, es war ein Freitag. Mhm. Und der gute Mann hat mich dann wollte mich sofort ins Krankenhaus überweisen, mhm, hat auch sofort dort angerufen. Ich habe gesagt, ich sag, am Wochenende passiert eh nichts. Ich sage, wir machen mal Montag. Mhm. Ja, dann bin ich montags ins Krankenhaus reingegangen. Ja, die ganzen Untersuchungen. Und mittwochs lag ich dann unter Messer. Es war der 19. Dezember 2007. Ja, und dann hat man mir den rechten Hoden entfernt. Alles vor Weihnachten noch passiert. Alles noch vor Weihnachten passiert. Und es war Hodenkrebs? Es war Hodenkrebs. Das wurde mir auf dem Sonntag dann eröffnet. Ja. In einem hiesigen Krankenhaus und ja, das war halt, na, da war ich nicht so ganz mit zufrieden mit dem Krankenhaus, aber das ist eine andere Geschichte, mhm, und ja, das dauerte dann so 7 Minuten, so das ganze Gespräch, dass ich jetzt Hodenkrebs habe, die weitere Behandlung, und dann habe ich mich im Januar, sollte ich in die Chemo reintreten, es waren 2 Zyklen geplant, ja, ich bin aber ins Wait-and-See-Programm von mir ausgegangen, habe gesagt, oh, das passt ja schon, ist ja alles weg. Ich sage, was soll jetzt noch passieren? Ja. Also Wait and See heißt einfach so, ich lasse es laufen. Ja, richtig. Mhm. Ne? Und halt alle 3 Monate zum Arzt hin und Blutkontrolle und fertig. Und dir geht's heute gut? Und heute geht's mir gut, nachdem ich im April, im Januar, Februar, März, bin ich dann zu meinem Urologen hingegangen und der hat mir gesagt, und jetzt wird's allerhöchste Eisenbahn, dass du wieder ins Krankenhaus gehst. Der Tumorwert, der unter 5,0 sein sollte, war auf 12,4. Aha. Und ich musste dann 3 Zyklen Chemotherapie machen. Ach so, also hättest du es am besten sofort gemacht, ne? Nach der Hätte ich sofort gemacht, wäre es eventuell besser gewesen. Okay. So, du hast dann die 3 Zyklen gemacht und der Zustand heute ist gut, sagst du? Der Zustand heute ist einwandfrei. Ich war jetzt beim Lungenröntgen, ich war Thorax geröntgt, alles gemacht. Mhm. Blutwerte, alles super, alles bestens. Also kann man sagen, dass der Anrufer damals bei mir in der Sendung am 12.12., ja, dass dieser Mann, der von seiner Geschichte erzählt hat, dich dazu bewegt hat, zum Urologen zu gehen. Ja, ohne diesen Anrufer wäre ich höchstwahrscheinlich niemals losgegangen. Ich hätte mir immer gesagt, ich bin so ein Kerl, ich sage dann immer, ach, ich bin von alleine gekommen, geht auch von alleine. Und weißt du, Jörg, ich, ja? Er hat mich einfach dazu bewegt, dass ich gesagt, okay, jetzt musst du was tun. Mhm. Ich bin 37 Jahre, zweifacher Familienvater. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, das bist du auch irgendwie deinen Kindern schuldig. Also ich freue mich sehr, dass du dich hier gemeldet hast und uns das erzählst. Weil ich mich über solche Effekte, die diese kleine Sendung, die in der Nacht versteckt ist, sehr freue. Es ist eine super Sendung. Ein ganz dickes Lob an dir und an das ganze Team. Das ist einfach Wahnsinn. Vielen Dank. Wie geht das jetzt weiter? Musst du jetzt noch die nächsten Jahre wahrscheinlich noch immer in ärztlicher Kontrolle sein? Die nächsten 5 Jahre engmaschige Kontrolle, Blutkontrolle, Lungenröntgen, Thoraxröntgen. Das ist halt, wo die Metastasen sich reinsetzen können. Ja. Bis jetzt bin ich metastasenfrei. Und ich will hoffen, dass so weitergeht und dann... Wie hast du das, das wollen wir natürlich alle hoffen und ich drücke dir von Herzen die Daumen dafür, das ist ja selbstverständlich. Hast du dir für den entfernten Hoden jetzt ein Implantat einoperieren lassen? Nein, das habe ich nicht getan. Es wurde mir in dem hiesigen Krankenhaus, wo ich es gemacht habe, davon abgeraten, weil es dort auch zu Komplikationen, Entzündungen und derartigen Nebenwirkungen kommen kann. Das heißt, du kannst damit ganz gut leben jetzt? Ich kann damit eigentlich ganz gut leben, ja. Du bist verheiratet, sagst du? Ich bin verheiratet, ja. Und die Sexualität ist dann auch wieder, nachdem du dann gesundet bist, wieder in ihre normalen Bahnen gekommen? In die ganz normalen Bahnen ist es wieder reingegangen. Ne? Und deine Frau kommt damit auch klar? Ja, hundertprozentig. Meine Frau hat mich hundertprozentig in der ganzen Zeit unterstützt. Ja. Und meine Kinder auch, super alles. Ne? Ich frage es deshalb, weil ich schon immer wieder von Männern gehört habe, die ein ähnliches Schicksal hatten, dass die sich dann geschämt haben mit nur einem Hoden und auch... Ja, vor Sexualität zurückgeschreckt sind und so weiter. Das ist aber alles kein Thema bei dir. Ja, es war am Anfang ein großes Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch selber, ich habe dann abgeblockt vom Sex her, ich wollte dann nicht, aber irgendwann, nachdem ich die Chemo hinter mir hatte, ich hatte eine Pause von knapp sieben Monaten, wo wir keinen Sex hatten. Einfach, weil man kannte auch zu wenig von der Krankheit her. Und es vergeht einem auch die Lust in Anbetracht der Erkrankung. Ja. Auf jeden Fall, die Libido, die wird auf jeden Fall, die schaut sich sowas von nach unten hin. Ne, das ist Fakt auf jeden Fall. Ich danke sehr herzlich für diesen Anruf, Jörg. Und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du kerngesund bleibst und dass die ganze Sache endgültig überwunden ist. Ich habe mich bei euch zu bedanken. Alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer in die Mail mit reinschreiben. Herzlich willkommen, sage ich zu Rüdiger. Rüdiger ist 23. Hallo Rüdiger. Hallo. Ja. Hallo. Um was geht's? Um das Thema Sexualität mit meiner Ex-Freundin. Mit der Ex-Freundin? Ja. Inwiefern Sexualität mit der Ex-Freundin? Ja, wo ich noch mit ihr zusammen war, wir haben miteinander geschlafen, ging es darum, dass ich das Problem nun wieder hatte, dass ich eigentlich ziemlich schnell am Anfang gekommen bin. Mhm. Und ja, damit hatte sie ihre Probleme, hat es mir aber selber nie gesagt. Wie schnell bist du denn gekommen? Das war immer unterschiedlich. Naja, ungefähr. Nach 30 Sekunden oder 5 Minuten oder? So um die 5 Minuten rum immer. Ja, ist nicht so dolle, ne? Ja, das ist absolut nicht toll. Ja. Und ich sag mal, sie sagte zu mir selber immer, sie hat damit keine Probleme und so. Aber zu einer sehr, sehr guten Freundin von uns beiden, ja, hat sie immer gesagt, sie hat damit ein sehr großes Problem. Und das auch, denke ich mal, mit dem Grund, warum wir nicht mehr zusammen sind, weil sonst hatten wir nie Probleme. Ach so. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Und die letzten 2 Monate davon hat sie mit mir gar nicht mehr geschlafen. Sie hat mich auch betrogen zum Schluss hin. Und wie lange seid ihr jetzt getrennt schon? 3 Monate knapp. Ja. Hast du denn mit ihr noch Kontakt ein bisschen? Das ja. Sie will ja auch wieder was von mir. Ich will ja auch immer noch was von ihr. Aber halt, wenn wir uns dann oder am Telefon, wir reden über alles Mögliche. Sie sagt, sie will auch auf jeden Fall wieder mit mir zusammenkommen und so. Und halt, wenn wir uns sehen, dann geht sie halt immer wieder auf Abstand, so wie es die letzte Zeit in der Beziehung war. Diese Trennung, die ist von ihr ausgegangen? Ja. Mit welcher Begründung? Sie hat mir gar keinen Grund gegeben selber. Sie hat nur gesagt, sie macht Schluss. Aber halt, wie gesagt, zu einer Bekannten von uns beiden hat sie halt gesagt, dass das der Grund ist. Das ist aber bitter. Ja, das. Ich finde es auch bitter, dass die junge Dame dann den Mund nicht aufmacht und sagt, das ist der Grund, sondern macht einfach Schluss. Das heißt, ich höre daraus, dass die Gefühle bei dir groß sind zu dieser Frau? Ja, sehr, sehr. Du würdest gerne mit der weiter zusammen sein? Ja, ich sag mal, ich habe zwar eine Tochter, aber von 2 Jahren, aber die Frau, mit der ich jetzt zuletzt zusammen war, sie bedeutet mir im Endeffekt mehr als meine Tochter. Hast du denn dieses Problem mit dem zu frühen Kommen immer schon gehabt oder nur mit dieser Frau? Bei 2 hatte ich das bisher, bei ihr und bei noch einer anderen. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Denk darüber nach. Ich meine, ich bin Kerl und kann mich natürlich auch da hineinversetzen und mir überlegen, was ist da los? Muss man doch irgendwie eine Idee haben, was die Ursache ist? Ja, ich sag mal so, was ich jetzt sehe oder wo ich mit dir zusammen war, am Anfang war es immer so, wir haben ganz normal miteinander geschlafen, alles. War auch alles wunderschön und so. Und da war es dann so, dass wenn es so war, dass ich dann so schnell gekommen bin, war egal, dann haben wir halt nochmal miteinander kurz danach geschlafen. So, genau. Ist zum Beispiel eine Lösung. Das ging auch immer, aber nur wie gesagt, sie hat hinterher komplett deswegen zugemacht. Da hatten wir miteinander geschlafen, da hatte ich das Problem auch wieder. Und dann hat sie danach komplett abgeblockt. Sie hat mich nicht mehr an sich reingelassen, gar nichts. Das heißt, danach, nachdem du dann gekommen warst, wollte sie nicht mehr weitermachen? Ganz genau. Aber weißt du, ich finde das immer so verrückt, dass Leute nicht miteinander reden. Zum Beispiel wäre das für mich eine ganz wichtige Frage an sie. Warum macht sie dann dicht? Warum? Ja, wenn ihr das so wichtig ist. Oder ist es vielleicht doch irgend noch einen anderen Grund? Hat es irgendeine andere Ursache noch? Liegt es vielleicht auch an der Art der Sexualität, die du mit ihr hast? Vielleicht steht sie da nicht drauf. Wir tappen ja völlig im Dunkeln. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Sie redet mit mir auch darüber nicht. Ja, das finde ich ja grauselig, dass sie es nicht tut. Hast du denn richtig sie mal versucht, wirklich so, ja, auch in die Ecke zu treiben und zu sagen, komm jetzt, alles auf den Tisch, sonst können wir nicht weitermachen? Ja, klar habe ich das. Und wie gesagt, mit mir redet sie nicht. Sie redet mit einer Bekannten nur drüber. Und von der habe ich das ja auch alles. Ja, aber warum lässt sie sich dann nicht auf ein weiteres Mal ein, wenn es einmal passiert ist? Ne? Ist doch zum Beispiel eine gute Methode, es genau so zu machen. Macht man ein kleines Päuschen und fängt man nochmal neu an und dann dauert es länger, ehe du kommst. Ist doch eine alte Jacke. Ja, klar, das stimmt schon. Wie gesagt, am Anfang hatten wir damit auch nie Probleme. Es waren die letzten 3 Monate dann. Ein probates Mittel ist auch noch, dass du halt vielleicht vorher mal kurz zur Toilette gehst und es dir selbst machst, damit du in der Situation besser rankommst. Mein Gott, da gibt es auch Möglichkeiten als Typ, wie man sich da in den Griff kriegt. Da habe ich ja auch schon nachgedacht, beziehungsweise ich habe es auch schon gemacht. Nur, wie gesagt, sie blockt dann komplett ab. Okay, so, Tatsache ist, das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Ob es das einzige Problem ist, wissen wir beide nicht. Und ihr versucht euch wieder ein bisschen anzunähern, aber es geht nicht voran. Ganz genau. Sie macht am Telefon und so, sie redet mit mir über alles, sie redet mit ihr über ihre Probleme, wenn sie welche hat und alles. Aber halt nur, wie gesagt, wenn wir uns sehen, sie macht komplett zu wieder. Sobald ich sie in den Arm nehmen will oder... Macht sie halt zu. Also da wäre nur wirklich angebracht, erstmal ein offenes Gespräch, was wollen wir beide miteinander? Was wollen wir? Wollen wir es nochmal versuchen? Das finde ich eine der ersten Fragen, die du stellen musst. Da wird sie. Und da sagt sie auch nichts drauf. Da sagt sie ja zu mir, sie will auf jeden Fall eine Beziehung, sie will mich nicht verlieren. So, okay, gut. Okay, wenn sie das gesagt. Das war vor. Ja, kurz vor der Trennung und kurz danach war das auch, sie hat mir gesagt, sie liebt mich über alles. Und Okay, wenn sie dich über alles liebt, kannst du ihr so sagen, dann soll sie bitte auch dir genau erklären, was los ist in puncto Sexualität. Dass wenn ihr beide eine Chance haben wollt, dann muss man offen sprechen. Wenn sie zu ihrer Freundin offen sprechen kann, kann sie auch zu dir offen sprechen. Das ist die Grundlage einer ordentlichen, guten Beziehung. Naja, klar. So, wenn sie sich darauf überhaupt nicht einlassen will und irgendwie immer noch dicht macht, fände ich so 1-2 Mal ein Beratungsgespräch nicht schlecht mit euch beiden, für euch beide. kannst du ihr auch vorschlagen. Wenn sie da auch noch dicht macht, dann musst du ihr irgendwann sagen, pass mal auf, du musst auch irgendwas in die Waagschale werfen, sonst können wir nicht vorankommen. Das machen wir genauso weiter wie vorher. Ich würde dir gerne noch eine Adresse an die Hand geben, für den Fall, dass ihr zu einer Beratung gehen wollt. Dann hast du ja schon mal in der Hand. Ja, gerne. So, Rüdiger, dann bitte ich dich aufzulegen, wirst von Magdalena zurückgerufen und ich wünsche gutes Gelingen und viel Glück. Ja, dann danke ich erstmal und sag noch viel Glück mit deiner Show weiter. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. 0800 220 5050. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow. Falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet, im WDR-Fernsehen bei 1 Festival und bei 1 Live. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Hier ist Michael. Michael ist 46. Hallo Michael. Ja, grüß dich Jürgen, hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, wir hatten Anfang des Jahres schon mal gesprochen und zwar, da ging es um das Thema extrem Leben. Mhm. Da hatten wir uns also um SM-Sex-Praktiken unterhalten und auch, dass ich HIV-positiv bin. Mhm. Da hatten wir ziemlich lange gesprochen und ja, ich war damals noch so froh, dass ich ja über 20 Jahre zwar positiv, aber nicht erkrankt bin. Mhm. Und leider hat sich jetzt im Laufe dieses Jahres aus diesem Positivsein eine HIV-Infektion entwickelt, also Krankheit ist ausgebrochen. Wie macht sich diese Krankheit deutlich? Wie zeigt sie sich? Ja, ich hatte also jetzt im Laufe dieses Jahres mehrere Pilzinfektionen. Mhm. Und also teilweise Magenspeiseröhre, Hautpilze, mhm. eine Lungenentzündung gehabt dieses Jahr. Mhm. Und die Blutwerte sind also sehr mies. Der Virus ist zwar unter der Nachweisgrenze geblieben. Hattest du vorher Medikamente genommen? Ja, ich nehme schon seit 1994 nehme ich Medikamente und jetzt im Moment auch noch. Und trotz dieser Medikamente ist es dann ausgebrochen und man weiß nicht, warum es genau jetzt gerade ausgebrochen ist, weiß man nicht. Mhm. Genau, das weiß man nicht. Also die Helferzellen sind innerhalb weniger Wochen von 1200 auf unter 200 gesunken. Mhm. Dann habe ich also mittlerweile jetzt auch schon zweimal die Therapie gewechselt dieses Jahr. Mhm. Aber es bessert sich nicht. Wie geht's dir denn gerade heute, ganz aktuell heute? Heute geht es mir einigermaßen gut, ja. Mhm. Du praktizierst extremen SM-Sex. Ja gut, im Moment nicht mehr, weil mir da überhaupt nicht mehr nach ist. Darauf wollte ich hinaus, ob du das immer noch machst. Nee, sexmäßig ist eigentlich überhaupt nichts mehr im Moment. Du hast dich bei mir nochmal gemeldet, um jetzt die weitere Entwicklung zu erzählen. Genau. Mhm. Wenn man 20 Jahre infektionsfrei gelebt hat, obwohl man HIV hat, ist das natürlich schon ein großes Glück. Als es jetzt dann ausgebrochen ist, wie hast du das für dich so seelisch verkraftet? Gar nicht so gut, weil man denkt irgendwie nach 20 Jahren, naja, der Kelch geht an einem vielleicht so ganz vorüber und rechnet eigentlich gar nicht mehr damit, dass die Krankheit dann doch irgendwie eines Tages ausbricht. Mhm. Die Medikamente, die du jetzt nimmst, sind vermutlich andere und stärkere, als du vorher genommen hast. Ja, andere halt. Ne? Ja. Naja. Und es gibt keine wirklich gravierende Besserung? Nee, trotz Therapiewechsel bessert sich da nichts. Und also wir haben auch einen Resistenztest gemacht, auf welche Medikamente ich resistent bin. Mhm. Und das sind also Medikamente, auf die der Resistenztest nicht angesprochen hat. Also das heißt, das Virus ist nicht resistent gegen die Medikamente, die ich jetzt nehme. Mhm. Und trotzdem hat das keine Besserung gebracht. Mhm. Oder keine wesentliche. Beschäftigt man sich dann besonders und jetzt erneut mit so beispielsweise mit dem Thema Sterben und Tod? Ist das in deinem Fall so? Ja, auch. Auch. Also ich überlege halt, ich wohne hier recht ländlich im Haus alleine und überlege mir halt, was man macht. Also ich habe auch lange Zeit in Berlin gewohnt und überlege mir, da gibt es ja verschiedene Einrichtungen und Organisationen auch, die einem da eher weiterhelfen als hier so in der ländlichen Gegend. Mhm. Und ob ich halt wieder nach Berlin zurückgehe und dann ja eventuell positive Wohngemeinschaft. Ja, so etwas. Oder, ich denke mir mal, Pflege ist noch ein bisschen zu früh bei mir. Ja. Aber ob ich sowas mache, um dann da auch irgendwie besser versorgt zu sein. Ja. Du hast keinen Partner. Nee. du bist alleine. Lebst im ländlichen Raum, sagst du. Weiß man, dass du schwul und HIV-positiv bist, dort, wo du wohnst? Schwul denke ich schon, positiv weiß ich nicht, aber... Man lässt dich in Ruhe. Ja, man lässt mich in Ruhe. Also ich sag mal, großartig negative Erlebnisse hatte ich hier bis jetzt noch nicht gehabt. Und warum bist du überhaupt aufs Land gezogen, von Berlin raus? Ich hatte hier mit meiner Mutter gelebt. Ach so. Also quasi zu ihr zurück wieder. Kannst du noch einer Arbeit nachgehen oder bist du so angeschlagen? Nee, ich bin auch schon berentet. Du bist berentet. Das heißt, die Krankheit hat dich so in Anspruch oder so schon ja im Griff, dass so etwas alles gar nicht möglich mehr wäre. Naja. Ja, also, da ist sicherlich so eine Überlegung, dann in eine große Stadt zu gehen, wo einfach mehr Hilfe da ist und wo man auch mit anderen Betroffenen ständig in Kontakt sein kann. Sicher besser, als ganz alleine irgendwo am Land zu sitzen. Ja. Also bei mir war es so, wie es mir jetzt so sehr schlecht ging, da habe ich also von so einem 24-Stunden-Tag habe ich bestimmt 16 Stunden geschlafen und im Bett verbracht. Hast du denn wenigstens ein paar Freunde da, wo du wohnst? Ja, das habe ich. Das schon, also bist nicht ganz alleine? Nee, das nicht. Gibt es von Seiten deines behandelnden Arztes oder der Ärzte, wenn es da mehrere geben sollte, Prognosen, sagen die was? Nee. Also die sagen jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, im halben Jahr ist es zu Ende oder sie können noch 100 werden, sondern also da in der Beziehung halten die sich total zurück. Das ist wahrscheinlich auch kaum zu sagen, ne? Das kann vielleicht sogar sein, dass du das nochmal alles in den Griff kriegst. Könnte ja sein. Ne. Aber vielleicht auch nicht. Insofern ist so eine Überlegung nicht schlecht, was du gerade formuliert hast. Genau. Und vor allen Dingen ist es wirklich auch so, dass die medizinische Versorgung hier auf dem Land doch recht schlecht ist. Ne? Also ich fahre auch immer nur in eine Großstadt, um mich HIV-mäßig vom Arzt versorgen zu lassen, weil das Wissen hier bei den Ärzten gar nicht vorhanden ist. Und die dann auch oft ankommen, ja, das kann ich Ihnen nicht verschreiben, das ist viel zu teuer und ja, das alte Lied, ja. Ja, solche Geschichten halt auch. Ne? Kannst du rekonstruieren, wo du dir die Erkrankung geholt hast? Das Virus? Nee. Das geht auch nicht. Also ich habe 1990 mein positives Testergebnis bekommen. Und da sagte man mir, dass ich also schon ein paar Jahre infiziert sein muss. Ja. Und zu der Zeit hatte ich eigentlich eine monogame Beziehung mit jemandem, der also nicht positiv ist, der also bis heute nicht positiv ist. Ja. Habe in der Zeit allerdings zweimal im Krankenhaus gelegen und zwei Operationen gehabt. Ach so, wer weiß. Wer weiß. Ja, also man und kann. Da ist aber nichts nachzuvollziehen, ob ich mich da infiziert habe. Ich habe OP-Unterlagen und sowas von damals eingesehen. Denn wenn ich so 20 Jahre, grob 20 Jahre zurückgehe, da war Safer Sex ja auch schon ein Thema. Da wusste man das ja schon. Ne? Da war ja klar, dass man sich schon mit Kondomen schützen kann. Und gerade in der schwulen Szene wurde das ja da schon sehr stark propagiert. Ja, das ist halt auch eine Sache, die mich heutzutage eigentlich sehr ärgert, dass es halt nicht mehr so praktiziert wird. Also ich habe immer Safer Sex oder mache immer Safer Sex. Einmal, weil ich niemanden infizieren möchte und mich natürlich auch vor einer zweiten Infektion zu schützen. Weil, wenn man schon infiziert ist und sich nochmal infizieren würde, schlägt das natürlich doppelt auf das Immunsystem ein und es ist entsprechend gefährlich. Aber natürlich auch, um andere Leute zu schützen. Ja. Und wenn man sich nochmal infiziert, also sagen wir mal, ich bin halt gegen 4 oder 5 Medikamente resistent und ich würde mich bei jemandem infizieren, der gegen 4 oder 5 andere Medikamente resistent ist, kann ich sein, dass ich mir diese Resistenzen auch hole. Ach so, interessant. Und ich bin auf einmal gegen 10 Medikamente resistent. Kann sein, muss nicht, aber kann sein. Also, das und ist ein... Darauf habe ich selbstverständlich keine Lust. Natürlich, natürlich, aber ich bin ja... immer entsetzt, und ich habe das ja hier an dieser Stelle auch schon so oft gesagt, dass leider dieses Thema vorsichtiger und geschützter Sex heute so leichtfertig, dass dieses Thema so leichtfertig behandelt wird. Dass sowohl Schwule als auch Hetero-Leute zu leichtfertig darüber hinweggehen und sich eben nicht mehr schützen beim Sex. Und vergessen, dass es eben nicht ausschließlich um das Verhindern von HIV geht, sondern um Hepatitis C, um Syphilis, um viele andere sehr auch unangenehme Erkrankungen. und es keine große Kampagne im Moment auch gibt, dass man sich schützen soll. Es gibt immer wieder natürlich sehr gute Versuche, aber Michael, ich wünsche, schön, dass du dich nochmal gemeldet hast bei mir. Ja, ich wollte mit dir da halt nochmal drüber reden, weil damals war ich noch so froh, dass eben nichts ist und leider hat sich das umgekehrt. So, dann wünsche ich dir von Herzen gute Besserung. Ja, vielleicht melde ich mich nochmal, wenn es Neuigkeiten gibt oder es mir doch besser geht. Sehr gerne. Oder wenn du den Schritt nach Berlin gemacht hast und vielleicht auch Neues erzählen kannst. Wir sind interessiert und freuen uns über deinen Anruf. Alles klar, Jürgen. Dann mach weiter so mit deiner Sendung. Ich wünsche dir schönen Abend, schönes Wochenende. Herzlichen Dank dir auch. Tschüss, danke. Michael. Ciao. Tschüss. Alex begrüße ich herzlich. Alex ist 44. Hallo, hallo Alex. Hallo, Lumian. So, um was geht's? Der Übergang ist jetzt gar nicht so einfach für mich. Es geht um Doppelleben. Ja, führst du ein Doppelleben? Ich führe insofern ein Doppelleben, dass ich meine Partnerin absolut liebe, absolut. Wir haben auch ein gutes, normales, wie man so sagt, ein Sexualleben. Nur ich führe auch ein Fetischleben. Ein Fetischleben, was heißt das? Ein Fetischleben. Ich bin Fußliebhaber oder Fußfetischist. Und das lebst du parallel zu deiner Beziehung. Wie lange bist du mit deiner Frau, Freundin zusammen? 12 Jahre. 12 Jahre. Und dieses parallele Leben lebst du wie lange schon? Fast gleichzeitig. Fast gleichzeitig. Was heißt das, du lebst ein Parallelleben? Wie lebst du das? Was heißt das? Es heißt, es ist eine unheimliche Belastung. Vielleicht klingt das jetzt für den einen oder anderen Hörer oder sehr auch lustig. Es ist, wenn ich Frauen sehe in Sneaker, in Turnschuhen, einfach mit Schöckchen herausstehen, es ist eine unwahrscheinliche Anziehung, wobei es unheimlich schwierig ist, jemanden zu finden, der das auch mit sich ausleben lässt. Aber du findest immer wieder Frauen, die das... Nein. Schwierig. Es heißt... Aber es gibt doch wahrscheinlich eine riesengroße Fußfetisch-Szene, oder? Wo man sich irgendwie kontaktieren kann, übers Netz auch. Ja, das Forum im Internet natürlich, aber es ist alles meistens kommerziell. Mhm. Wie viele Frauen in den letzten Jahren, mit wie vielen Frauen hast du das denn geheim ausgelebt? Wenn ich ehrlich bin, und das ist auch belastend für meinen Fetisch, vielleicht mit 5 Frauen in 10 Jahren. Mit 5 Frauen in 10 Jahren? Also es ist ganz schwierig. Es ist, man wird einfach nicht für ernst genommen. Man geht psychisch langsam, man wird krank, weil getragene Unterwäsche zum Beispiel hat ein Lobby. Ja, es klingt lustig. Das ist sehr schön. Getragene Unterwäsche hat Lobby, aber Fußfetischisten stehen ganz alleine da. Ja, es klingt, wenn du im Chat bist. Ja. Also, es klingt lustig. Also für mich ist es mittlerweile, ich bin krank oder ich werde krank. Naja, nur mal langsam. Wenn du da Frauen kennengelernt hast, wo hast du die wenigen 5 Frauen, sag mal ein Beispiel, wo hast du die kennengelernt? Über Internet. Über Internet. Und dann hast du dich mit denen getroffen? Ja. Ja, natürlich. Also, einmal oder mehrfach mit einer? Mehrfach, aber es waren 5 Frauen von ungefähr 500, die ich angeschrieben habe. Okay, und dann hattest du mal dann einen Fisch gefangen, einen Fisch im Netz? Ja. Und dann... Ja. Habt ihr euch irgendwo getroffen? Wir haben uns getroffen. Und dann, also ohne jetzt zu detailliert und ins Pornografische zu gehen, aber... Ich frage ja nur, was macht man dann, wenn man Fußfetisches drauf ist? Was passiert dann so? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also man hofft, dass man die Schuhe und Säckchen ausziehen darf und dann die Säckchen behalten und man zahlt irgendwas. Das ist so... Ach, mir nicht? Ganz kurz. Nein, es hat ja keinen... wir haben keinen sexuellen Kontakt. Also weißt du, was ich jetzt in meiner schweinischen Fantasie mir gedacht hätte, dass die Frau mit ihren Füßen bei dir, und du weißt schon, ne? Die muss nur ihre Söckchen ausziehen und sie dir geben. Und dafür bezahlt man auch noch. Das ist vielleicht verdientes Geld. Ich weiß, du lachst selten, aber du lachst jetzt. Es ist aber wirklich nicht zum Lachen, weil... Nein. Wenn meine Frau zum Beispiel nach Hause kommt, es hat mittlerweile diese Wirkung, und sie duscht und hat den Wunsch, bitte massier mir die Füße, dann block ich mittlerweile bei meiner eigenen Frau ab. Weil? Ich weiß es nicht, warum. Es treibt mich zum Wahnsinn. Ich weiß es nicht, warum. Ja, erklär mir das doch mal so ein bisschen annähernd, warum du das bei deiner eigenen Frau dann abblockst. Mittlerweile denke ich mir, meine Frau hat mich schon ertappt, wie mich eine Chat-Partnerin angeschrieben hat, hallo Fußliebhaber, lebst du noch? Mhm. Und was hat deine Frau? Also deine Frau weiß von dem Fußfetischismus eigentlich nichts? Nein, aber sie ahnt es. Wie hat die denn dann darauf reagiert, als sie das gelesen hat? Um Gottes Willen, ich musste 2 Tage lang Erklärung, dass es alles nur... alles nicht der Tatsache. Verstehe. 12 Jahre mit der Frau zusammen. Das heißt, den Fußfetischismus hast du nie mit deiner Frau ausleben können. Nein. Oder schnüffelst du heimlich schon mal an ihren Socken? Nein, habe ich noch nicht. Warum nicht? Ich weiß, das ist auch so ein Ding, wo mich zum Wahnsinn treibt. Ich könnte das bei meiner einen Partnerin, die bestimmt nichts dagegen hätte. Sie ist weltoffen, sie ist sehr tolerant. Mhm. Aber warum, Würdest du dich schämen? Ja. Oder würdest du dich gar nicht erregen, es bei ihr, und bei ihr zu machen? Die Erregung ist es einfach. Ich weiß nicht, ob es Erregung ist. Natürlich, ich schäme mich. Natürlich, der Scham, einfach Fußliebhaber oder Fußfetischist zu sein. Nun ist das ja nun nicht so dramatisch. Ich glaube, dass innerhalb des Sexuellen ganz viele Leute da irgendwie so ein bisschen angetitscht sind, Spaß an Füßen zu haben. Glaube ich, ist nicht so ausgefallen und auch nicht einzuordnen unter Perversität, glaube ich, würde ich mal so sagen. Mich wundert, dass du auch am Anfang deiner Beziehung nie mal drüber gesprochen hast. Jetzt hat sich natürlich die Lüge eingebrannt. Ja. Und nach 12 Jahren da den Schritt zu machen, ist natürlich enorm. Vor allen Dingen, nachdem du jetzt schon dich wieder rausgelogen hast, nachdem sie diese Überschrift da gelesen hatte. Ja, wenn du ihr jetzt sagen würdest, pass mal auf, ich habe 12 Jahre damit hinterm Berg gehalten, was würde die sagen? Ich bin enttäuscht von dir, ja, würde sie sagen, weil du... Hat sie recht. Ja. Würde sie darüber hinaus, ich bin enttäuscht von dir, noch andere Konsequenzen ziehen vielleicht? Nein, ich denke mir nicht, es wäre natürlich ein Vertrauensbruch oder sie würde sagen... Warum, weshalb, wieso, dieses Doppelleben, ich hab wirklich schon Gedanken gehabt, ich rede jetzt so mit dir so frei und locker, ich habe schon Gedanken gehabt, dass ich einfach die Beziehung beende und als? Auch, ich hab schon geweint, Macht dir das denn auch eine große Belastung, dass es eben ein Doppelleben ist? Ja, weil, weil ich hintergehe. Ja, kann ich gut verstehen. Und? Verständlicherweise. Das heißt, diese Beziehung zu deiner Partnerin ist eigentlich eine große Beziehung. Ja. Mit viel Liebe. Habt ihr Kinder zusammen? Wir haben ein Kind, ja. Mhm. Und wir sind stolz. Es geht ums Alltagsleben. Ich kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, weil ich nur diese Gedanken habe. Und, Vorschlag. Ich meine, das ist nach 12 Jahren schwer, aber alles ist immer möglich. Ja. Brich doch mal die Tabugrenze durch. Überschreite sie. Geh mal in einen ganz neuen Bereich und beichte ihr das. Beichte es ihr so, wie du es mir gerade erzählt hast. Das ist ja auch in einer gewissen Weise nachvollziehbar, dass man sich dann vielleicht auch schämt. Obwohl man sich nicht schämen muss, aber man schämt sich halt. So ist es dann nun mal. So. Ja. Und wenn die so drauf ist, wie du sie gerade geschildert hast, wird sie erstmal enttäuscht sein. Ja, wäre ich auch. Aber in gewisser Weise könnte ich es auch verstehen. Dass man da vielleicht nicht mit wehenden Fahnen gleich mit rumrennt mit so einem Thema. Vielleicht bringt das auch ganz neuen Wind in eure Sexualität hinein. Vielleicht kannst du dich dann auch darauf einlassen, dich ein bisschen mit ihr zu beschäftigen diesbezüglich. Domian, soweit war ich fast, aber ihre Füße, also es klingt jetzt kurios, es ist meine Partnerin, die ich liebe, aber ihre Füße, sie wird doch immer damit rechnen, wenn sie das weiß, sobald ich eine Frau sehe, die Turnschuhe anhat, also... Mach dich das an. Was ist denn mit, was ist ihre Füße? Du warst gerade angefangen, ihre Füße. Tören dich ihre Füße nicht an? Die sind für mich Alltag. Die sind für mich, wie nennt man das? Also bitte nicht, also ich will meine Frau auf keinen Fall verletzen. Nein, ich verstehe. Aber sie, das ist nicht Alltag. So, das wäre nicht so reizvoll für dich. Eben. Mhm. Und die anderen Füße, ich habe ja nie mit diesen 5 Frauen, die ich jemals getroffen habe, keinen sexuellen Kontakt gehabt. Mhm. Also wir waren immer bekleidet bis auf die Schuhe. Ich verstehe. Das heißt, eine Offenbarung würde insofern gar nicht viel bringen, weil du das gar nicht mit deiner Frau ausleben würdest wollen. Genau. So. Genau. Und das ist das. Und dann geht's weiter, die Frage, wenn du es gebeichtet hast, dann ist es in der Welt. Und dann geht die Frage von ihr wahrscheinlich, wie willst du es ausleben, wenn du es nicht mit mir ausleben kannst, sofern du ihr das dann auch noch sagst. Genau, und das ist, glaube ich, für keinen Partner ist das akzeptabel. Weiß ich nicht. Ich finde, dass man über alles... Ich verzweifle. Ja, ich finde, dass man über alles immer auch, dass man auch alle Unmöglichkeiten mal überlegen sollte. Warum sollte es in einer gut funktionierenden Liebesbeziehung und einer soliden, erfahrenen Partnerschaft, wie ihr sie seit 12 Jahren habt, warum soll es nicht möglich sein, dass man dem anderen vielleicht auch so eine Skurrilität, ich nenne es mal Skurrilität, zubilligt? Ja. Das würde die Partnerschaft enorm entspannen und würde von Souveränität und Größe deiner Frau, deiner Freundin, zeugen. Ja, auf die kann ich, ich glaube, da hast du recht. Also von ihrer Seite aus wird es sicherlich keine Trennung. Pass mal auf, wenn es dich so sehr bedrückt und du ja schon fast verzweifelt darüber bist und weinst oder was du gerade gesagt hast, dann würde ich diese Offensive wagen. Mal sehen, was bei rumkommt. Es kommt auf jeden Fall frischen Wind in die ganze verkrustete Angelegenheit hinein. Ja. So, das wäre mein Tipp. Wenn du noch einen Tipp von einer Fachfrau haben möchtest, im Hintergrund, rufen wir dich gerne nochmal an, Alex. Hey, gerne, weil ich habe ja auch schon einen Termin bei meiner Therapeutin. Also ich habe jetzt keine spezielle, weil ich schon vor, aber es ist unheimlich schwierig. Okay, vielleicht sind da auch noch andere Sachen im Hintergrund, die man dann auch noch ein bisschen mehr beleuchten können. Gerne. Wenn wir dich anrufen. Sehr gerne, Alex. Gerne. Du legst auf, Magdalena ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute. Jo, danke. Auf Wiederhören. Und macht weiter so, super. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen. Achim begrüße ich herzlich und Achim ist 58. Guten Morgen. Hallo Achim. Ja, was geht, um was geht es bei dir? Ich habe das gleiche Problem, ich führe ein Doppelleben. Du führst auch ein Doppelleben? Genau. Was für ein Doppelleben ist es bei dir? Ich bin verheiratet und habe Beziehung zu Männern. Wie lange bist du schon verheiratet? 34 Jahre. 34 Jahre. Kinder? Ein Sohn. Wie alt ist der Sohn? 23. Ja. Und du hast aber ganz geheime Beziehungen zu Männern. Genau. Das weiß niemand. Außer die Männer natürlich, außer den Männern. Genau, weiß keiner. Wie lange läuft das schon, dass du mit Männern was hast? Ich habe damals als Jugendlicher angefangen, wie es so ist. Als Jugendlicher trifft man sich mit jungen Männern und hat Beziehungen und versucht mal was. Und ja, dann habe ich... Achso, das fing schon so sehr früh an. Genau. Und lief dann auch während deiner ganzen 34-jährigen Ehe? Genau. Ja. 34 Jahre lief das. Was waren das für Beziehungen? Waren das reine Sexgeschichten oder hast du dich auch in Männer verliebt? Eigentlich nur reine Sexgeschichten. Immer mit anderen oder hast du so einen festen Sexpartner über längere Zeit gehabt? Ich habe jetzt einen längeren Sexpartner, mit dem ich mich ab und zu treffe. Der ist auch in einer Beziehung mit einem Mann. Ach, der ist in der Beziehung mit einem Mann und macht das heimlich mit dir. Genau. Aber da geht es nur um Sex. Hm? Wie oft passiert das? Wie oft trefft ihr euch? Ja, so alle 2 Wochen einmal. Mhm. Was erzählst du deiner Frau, wenn du zu solchen Treffen gehst? Ich mache nach der Arbeit oder gehe von der Arbeit weg. Mhm. Und, das fällt gar nicht so auf. Nee, mhm. Aber die Möglichkeit. Mhm. Dann hast du ja in diesen 34 Jahren wahrscheinlich sehr viele sexuelle Partner, Sexualpartner gehabt. Genau. Hast du dich immer geschützt? Bitte? Hast du dich immer geschützt? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Das schon. Hast du denn auch in all diesen vielen Jahren oder bis heute Sex mit deiner Frau? Wenig, kaum. Also so richtig Sex haben wir nicht mehr. Mhm. Wenn, ja, wie soll ich sagen, holst du mehr runter und dann anderen Sex haben wir nicht mehr. Du schläfst mit deiner Frau nicht mehr. Es gibt keinen Koitus. Mhm. Mhm. Wenn das passiert mit deiner Frau noch ab und zu mal, bist du mit den Gedanken dann bei den Männern? Ja. Ja, sonst würde es gar nicht mit der Erektion klappen. Genau. Mhm. Was empfindest du für deine Frau? Ich liebe sie sehr, ja. Mhm. Aber das ist ja eine Katastrophe eigentlich, was du mir da erzählst, finde ich. 34 Jahre Ehe. Ja. Und 34 Jahre fremdgegangen. Genau, so ist es. Und habe eigentlich dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich von den Männern komme. Ja. Mhm. Hätte ich auch. Geht's mir nicht gut, denn. Das glaube ich. Hast du es denn zwischendurch mal versucht zu unterlassen? Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Hast du mal darüber nachgedacht, um vielleicht klare Verhältnisse in deinem Leben zu schaffen, dass du dich von deiner Frau würdest trennen wollen? Nee, nee, möchte ich auch nicht. Nee. Du möchtest so alles, dass es dir gut geht, ne? Genau. Mhm. Mhm. Und betrügst die Frau nach Strich und Faden? Eigentlich ja. Mhm. Mann, oh Mann, oh Mann. Achim. Wenn deine Frau das jetzt hören würde, für die würde eine ganze Welt zusammenbrechen. Wäre eine Katastrophe, ja. Die ahnt überhaupt nichts, ne? Überhaupt nichts, ne. Und so seid ihr freundlich und auch zärtlich noch miteinander? Genau, ja. Hm. Du würdest der Frau 34 Jahre ihres Lebens rauben, wenn die es erfährt. Ich hoffe, dass es nie erfährt. Hoffe ich eigentlich auch, dass es so ist. Hm. Der würden 100.000 Situationen vor Augen kommen und würde das immer in einem neuen Licht sehen, wenn die das erfahren würde. Ja, bloß ich kann nicht anders. Also, Achim, ich kann das nicht hören, dieses ich kann nicht anders. Du würdest sofort anders können, wenn deine Frau Bescheid wüsste, dann wird die dich irgendwie rausschmeißen. Dann könntest du. So baust du dir dein Leben, damit es dir gut geht. Du holst dir da die Männer und du holst dir da die kuschelige Atmosphäre einer Ehe. Mit allen Sicherheiten und allen netten und tollen Sachen, die eine Ehe bietet. Und läufst den Schwänzen hinterher. Hast du recht, so ist es, aber was soll ich tun? Soll ich die Ehe jetzt aufheben? Also ich sag dir mal ganz klar, in einer radikalen Konsequenz, wenn du mir sagst, ich kann diese Sexualität mit den Männern nicht sein lassen, ja, dann würde ich sagen, dann ist es ein korrekterer Weg, auf die Ehe zu verzichten und sich sofern korrekt deiner Frau gegenüber zu verhalten, als denn so einen Murks zu machen. Naja, bloß man kann ja 34 Jahre Ehe nicht aufgeben. Glückliche Ehe mit... Die ist nicht, das war keine glückliche Ehe. Die war nur glücklich, weil du dir deine Rosinen überall rausgeholt hast. Wenn du das nicht hättest tun dürfen, aus irgendwelchen anderen Gründen, dann wäre das keine glückliche Ehe gewesen. Mhm. Ich finde das wirklich ausgesprochen ernst, weil ich denke, dass deine Frau geschützt werden muss vor dieser Wahrheit. Ich bin ja immer ein Freund der Wahrheit, aber immer sollte man die Wahrheit auch nicht sagen, weil es gar nichts nutzt. Was soll man die Frau so verletzen? Ja, ich würde sie sehr verletzen, wenn ich ihr das jetzt sage. Unfassbar würdest du sie verletzen. Aber wie kann man denn das 34 Jahre machen? Du musst doch 34 Jahre ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Wenn ich mir eure erste Zeit vorstelle, ihr wart gerade frisch verheiratet, wo man eigentlich verliebt ist und alles mögliche, und dann rennst du schon zu den Männern. Ja. Wie hast du dich denn damals gefühlt? Schlecht eigentlich, ja. Aber hast du es immer weitergemacht? Ja, ist eine Sache, da kommst du nicht raus, das brauchst du eigentlich. Also ich finde das sehr bedrückend im Moment, was wir jetzt nun tun sollen. Oder was ich dir wirklich jetzt raten soll. Ich meine, da steht dein ganzes Leben hinter dir. Mhm. Und du hast einen erwachsenen Sohn war das, ne? Mhm. Ja. Alles ist so im grünen Bereich nach außen hin. Mhm. Wahrscheinlich würde deine Frau auch aus allen Wolken fallen, wenn du jetzt sagen würdest, ich will mich von dir trennen. Wahrscheinlich, oder? Ja, wäre für mich auch eine Katastrophe. Wäre für dich auch eine Katastrophe. Mhm. Ja, pass mal auf, und wenn du, ich meine, nun ist es, wie es war. Mhm. Wenn du jetzt zumindest du bist 58 Jahre alt, du hast es 34 Jahre ausgelebt, musst du es denn immer noch ausleben? Könntest du denn nicht, ja, musst du? Ja. Ja, gibt's keine Diskussion. Was heißt das? Weitermachen wie bisher? Genau. Hm. Gibt eigentlich für mich keinen anderen Weg. Also ich liebe meine Frau und denke, dass ich das auch brauche, mit den Männern weiterzumachen. Du bist ein scheiß Egoist, weißt du das? Ja. Das ist das. Hm. Wie ich es vorhin schon sagte, du hast dich bedient. Du bedienst dich bei deiner Frau und bedienst dich bei den Männern. Ja. Mhm. Du hast wahrscheinlich noch nie mit jemandem in den 34 Jahren so darüber gesprochen, ne? Noch nie, nee. Ja. Achim, ich habe dir meine Meinung gesagt und das war dir wahrscheinlich auch klar, was ich für eine Haltung habe dazu. Mhm. Ja, ich kenne dich auch. Ich sehe deine Sendung immer sehr gerne. Und weiß, dass du geradlinig bist, aber die Geradlinigkeit, die habe ich in dieser Sache dann eben nicht. Es tut mir auch weh, dass ich meine Frau betrüge, aber es ist so. So. Dann bleibt mir nur zu sagen, wenn das so ist, wenn du sagst, das ist so und das bleibt auch so. Mhm. Dann setze wirklich alles in der Welt daran. Und du scheinst ja auch trainiert darin zu sein, dass deine Frau das wirklich nie erfährt. Nee, auf keinen Fall. Vielleicht ergibt sich irgendwann ein Gedankenwandel, ein Meinungswandel bei dir, mhm. dass du dich zumindest, auch wenn schon so viele Jahre vergangen sind, vielleicht dann ganz auf deine Frau konzentrierst. Mhm. Aber so wie du es mir gerade geschildert hast, bin ich auch eher skeptisch. Ich denke, den Wandel kann es bei mir nicht geben. Mhm. Warum hast du mich dann überhaupt angerufen, wenn das für dich alles so ganz klar ist? Ich will weitermachen so. Ich wollte einfach eine Meinung hören und vielleicht noch nie mit jemandem darüber gesprochen habe. Mhm. Okay. Die Meinung hast du gehört? Ja. Und es ist dein Leben und es ist dein Gewissen, mit dem du klarkommen musst. Mhm. Bedanke ich mich bei dir. Alles Gute, Achim. Ja. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Weiter geht es mit der Stefanie. Hallo Stefanie. Hallo Jürgen. 22 bist du. Nee, 32. Oh, Stefanie, um was geht's denn? Ich würde auch gerne eine Meinung hören, über die ich nicht mit wirklich vielen Leuten reden kann. Mhm. Ich habe im November 2006 eine Brieffreundschaft angefangen mit einem Häftling in den USA, der 3 Jahre Strafe bekommen hat für Drogenbesitz und Drogenhandel mit Marihuana. Wie kam es überhaupt zu dem Kontakt? In den USA ist es so, dass Häftlinge, die im Gefängnis sitzen, Brieffreunde haben können. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Mhm. Und er hatte über einen Verwandten eine Anzeige ins Intranet gestellt, auf einer Seite, wo Häftlinge Brieffreunde suchen. Ach so, okay. Da war Foto, Text und alles hinterlegt. Okay, und verstehe. Da bin ich drauf gekommen. November 2006. Ja. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich 4 Jahre in einer Beziehung, die eigentlich auch glücklich war oder ist. Ja, war. Ach so, du warst in der Beziehung, als du den Kontakt aufgenommen hast? Genau. Warum hast du den Kontakt aufgenommen? Eigentlich wirklich nur, weil ich einen Brieffreund gesucht habe. Ja, okay. Hättest du eine Freundin suchen können? Hast du recht, hätte ich. Ne? Und warum so weit entfernt? Warum einen Inhaftierten in den USA? Also, dass ich auf ihn gekommen bin und dass er im Gefängnis ist und die ganzen Umstände, das war eher Zufall. Also ich habe nicht speziell danach gesucht, sondern wirklich, das war Zufall, dass ich auf diese Seite gekommen bin. Und es war auch die ersten 6 Monate bis April 2007 wirklich nur eine Brieffreundschaft. Ja. Dann haben wir halt gemerkt, dass wir auch gerne mal miteinander sprechen würden. Und inzwischen warst du aber getrennt von deiner Beziehung? In der bin ich bis vor 3 Wochen gewesen. Ach so. Im April 2007 haben wir dann die Möglichkeit bekommen, telefonisch auch Kontakt aufzunehmen. Mhm. Das hat bedeutet, dass ich eine amerikanische Festnetznummer quasi gekauft habe, die auf ein deutsches Festnetztelefon meins umgeleitet war und er mich dadurch anrufen konnte. Und das ist halt, hat sich so gesteigert, dass wir fast täglich miteinander telefoniert haben. Mein deutscher Freund ist zu dem Zeitpunkt auch versetzt worden in eine andere Stadt. Wir haben auch zusammen gelebt, sodass eben diese ganze Brieffreundschaft und Telefonfreundschaft heimlich existieren konnte. Ja. Ohne dass er wusste, welches Ausmaß das hatte. Dieses ständige Telefonieren, ich habe das jetzt zeitlich nicht mehr genau einordnen können. War er da schon wieder aus dem Knast raus? Der ist immer noch im Gefängnis. Der ist immer noch im Gefängnis. Nee, war er im Gefängnis. Mhm. Und wir haben dann eben fast täglich telefoniert, teilweise bis zu 3 Stunden lang. Ach, das kann man dann so aus dem Gefängnis daraus? Ja, es ist offiziell nicht erlaubt, was ihn eben letzten Endes dann, wir haben von April 2007 bis November 2007 telefoniert. Ja. Und dann ist er halt erwischt worden, weil die Gespräche ja abgehört und auch aufgezeichnet werden. Mhm. Und ist dann 13 Tage in Einzelhaft dafür gegangen. Und seitdem können wir auch nicht mehr telefonieren. Mhm. Und während des Telefonierens, irgendwann nach April, haben wir halt beide festgestellt, dass wir mehr als normale brieffreundschaftliche Gefühle füreinander hegen. Hattet ihr euch denn schon mal Fotos ausgetauscht oder sowas? Ja, hatten wir beides, ja. Mhm. Also er gefällt dir auch. Ja. Findest du ihn sympathisch? Mhm. Er wäre jetzt so auf der Straße oder wenn ich ihn irgendwo im Café oder im Job kennengelernt hätte, wahrscheinlich nicht mein Typ gewesen. Mhm. Aber er war mir nicht unsympathisch oder ich hätte jetzt nicht ausgeschlossen, dass er was für mich wäre. Jetzt die Trennung von deinem Hier-Freund, so will ich es mal nennen. Wie kam die zustande? Ich bin, nachdem wir nicht mehr telefonieren konnten im November 2007, im Dezember 2007 das erste Mal in die USA geflogen. Ach so. Um ihn zu besuchen. Ach so. Hab das verbunden mit einem Besuch bei meiner Gastfamilie. Ich bin in der Schulzeit 1 Jahr in den USA als Austauschschülerin gewesen. Mhm. Das heißt, das war für meinen deutschen Freund also auch okay, dass ich in die USA fliege und das verknüpfe. Mhm. Er wusste ja auch nicht, wie ernst mir das ist und bin dann wiedergekommen und wusste, dass was nicht in Ordnung ist. Also wir haben uns gesehen im Gefängnis und das war halt so, wie wir uns das vorher vorgestellt haben. Also wir waren wirklich ineinander verliebt. Wir hatten uns unendlich viel zu sagen. Und Wie lange halt bist du, nach diesem Besuch, wie lange warst du dann noch mit deinem Freund hier zusammen? Bis vor 3 Wochen. Bis vor 3 Wochen. Mhm. Das ist eine lange Zeit. Ja. Genau, hast du gerade auch gesagt, bis vor 3 Wochen. Wer hat denn da Schluss gemacht? Er. Weil er das mittlerweile weiß alles und mitbekommen hat? Er hat es geahnt, wir haben nie drüber geredet, weil unsere Beziehung sich auseinandergelebt hat durch die räumliche Trennung, die wir hatten, durch seine Versetzung, war nur noch am Wochenende zu Hause. Mhm. Und er hat dann irgendwann wirklich durch Zufall Fotos und Briefe gefunden vom letzten Besuch, der ist gerade 8 Wochen her. Und und dann war für ihn halt klar, dass die Gefühle nicht nur auf der Seite meines Brieffreundes liegen, sondern dass ich die erwidere. Mhm. Und er hat halt die Fotos vom Besuch gesehen, wo wir halt eben beide einfach sehr glücklich aussahen und hat das dann beendet. Warum hast du es nicht viel früher beendet? Weil ich wirklich hin und her gerissen war zwischen ihm in den USA und meinem Freund hier in Deutschland. Das ist Die Gefühle waren nicht die gleiche. Bei meinem Freund in den USA ist es so, dass das... Ich verstehe, aber du hast es trotzdem parallel laufen lassen, ja, ohne ihn einzuweihen. Ja. Und auch wieder eine unfaire Situation wie mit Achim gerade. Ja. Letztendlich ja. hast du auch taktiert, ich lasse mal das so lange bei mir, vielleicht kann ich den ja noch gebrauchen, wenn das mit Amerika nicht klappt, dann... Nee, sowas gar nicht eigentlich, weil, also ich gebe dir recht, dass der Eindruck entstehen könnte. Bei mir war es eher so, dass mein deutscher Freund einfach so ein netter, guter Mensch ist, den ich als Mensch so wertschätze, dass ich zum einen nicht übers Herz gebracht habe, ihm das zu sagen, und zum anderen... wirklich nicht sicher war, will ich das alles aufgeben, ist das der richtige Schritt? Mhm. War dann auch ein paar Mal Schluss, weil unsere Beziehung, wie gesagt, sowieso auseinandergelebt war. Aber ich bin immer wieder zurückgegangen, nicht weil ich ihn halten wollte aus irgendwelchen Gründen. Okay, jetzt ist Schluss. Mhm. Du wolltest eine Meinung hören. Welche Meinung genau? Eigentlich die Meinung dazu, er wird im März 2009 entlassen aus dem Gefängnis. Mhm. Hat dann 3 Jahre gesessen und im Moment ist es so, dass ich plane, dann 4,5 Wochen in die USA zu fliegen und wir beide auch heiraten möchten und ich eben mein Leben hier in Deutschland verlassen möchte. Mhm. Ich habe einen sehr guten Job, der mir auch Spaß macht, der auch sehr gut bezahlt ist. Ich lebe gut, mir geht es sehr gut und ich weiß, dass ich das Leben, das ich hier führe, definitiv dort nicht führen werden könne. Aber ich habe halt Angst, ja, ich weiß es nicht, es ist halt das komplette Gegenteil von dem, was ich hier lebe. Mhm. Aber ich bin halt zum ersten Mal in meinem Leben bereit, das alles aufzugeben für jemanden, mit dem ich noch nicht eine Minute außerhalb des Gefängnisses verbracht habe. Das ist schon Wahnsinn, ne? Mhm. Warst du schon mal so verliebt wie jetzt? Nein. Das habe ich mir gedacht. Also es ist halt... eine ganz, ganz andere Liebe als all die anderen, weil es überhaupt nichts Körperliches hat. Bis auf Küssen haben wir ja nicht weiter tun dürfen. Also es spielt Sex natürlich eine große Rolle, weil man sich den natürlich in 1000 Facetten ausmalen kann und auch tut. Aber das Gefährliche daran ist natürlich, das ist ja irgendwie wie so eine Geschichte, wie ein Film, wie ein Märchen. Ja. Es entbehrt, so wie du es gerade ja auch schon gesagt hast, so der Norm, der Realität, des Alltags. Es gibt ja keinen Alltag. Das ist ja eine ganz besondere, spezifische Situation, in der ihr da lebt. Ja. Insofern ist es natürlich äußerst schwierig, Aussagen darüber zu machen, wie wird dann der ganz normale, stinknormale Alltag sein. Ja. Den Haushalt führen, die Socken waschen, einkaufen gehen und so weiter, was man alles machen muss. Also, aber weißt du, Stefanie, so spontan würde ich jetzt so sagen, du bist jetzt schon so weit gegangen und du beschäftigst dich ja auch schon so lange damit. Das ist ja nun noch über 2 Jahre dann schon. Mhm. Und du hast da so viel rein investiert auch an Herz, an Zeit, an Geld auch schon, wobei das darum nicht geht. Es geht um das, was du an Herz da rein investiert hast. Dass ich fast sagen würde, mal so ganz spontan, da musst du jetzt auch konsequent sein und den Weg weitergehen. Und wenn du scheiterst, dann scheiterst du. Ja, das ist genau das, was ich auch sage. Alle um mich rum sagen, du bist verrückt, gib das nicht auf, du findest nie wieder den Job, den du hier hast, du wirst dieses Leben nie wieder... Ja, aber was nutzt dir ein sicheres Leben hier, wenn du unglücklich bist? Das ist genau der Punkt, weil ich halt sage, wenn ich gehe und es scheitert, dann gehe ich halt wieder zurück. Es bringt dann niemand für mein Leben lang in den USA zu bleiben, in einer Ehe zu leben, in der ich nicht mehr leben will. Aber es versteht halt niemand. Und das ist halt das Problem. Das ist halt sehr, also du bist... zu Ende, aber ich habe deine Message verstanden. Ja, die ist wirklich eindeutig. Also wenn es auch völlig bekloppt und verrückt klingt, finde ich, dass man so Sachen, wenn es einen so dahin zieht zu einem solchen Experiment, es ist ja ein Experiment, da muss man es machen. Da muss man sich auch im Klaren sein, wenn es scheitert, scheitert es. Und ich werde es dann auch schon irgendwie wieder schaffen, auf die Beine zu kommen, wenn es gescheitert ist. Und du bist jung genug, um auch wieder auf die Beine zu kommen. Das bin ich. Dann mach es. Auch wenn alle dich für verrückt erklären. Vielleicht ist es dein großes Glück. Vielleicht wirst du irgendwann sagen, genau das war richtig, was ich damals gemacht habe. Das hoffe ich. Wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Viel Glück, Stefanie. Dankeschön, dir auch. Wieder. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Schön, dass ihr bei uns wart. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt von dieser Stelle aus ein gutes und schönes Wochenende und sage ganz einfach bis Montagnacht.